Der Wassermann, ein Hörspielfragment von Marlene Haushofer in einer Bearbeitung von Helmut Peschina. Regie Claudia Johanna Leist. Dieser Sonnenuntergang, ist er nicht wundervoll? Ja, immer wieder. Man könnte ihn aber auch scheußlich finden. Diese verschiedenen Grün, der vergissmeinnigblaue Himmel und die feuerrote Sonne. Die Natur, die kann sich alles leisten, sogar jede Geschmacklosigkeit. Aber sagen Sie, was wollen Sie eigentlich wirklich? Seit über einer Stunde reden Sie mit mir über das Wetter, die Ernteaussichten und über die Gegend, die Ihnen angeblich so gut gefällt. Aber Sie wollen doch auf etwas Bestimmtes hinaus, nicht wahr? Ich wollte mit Ihnen reden. Einfach nur reden, um die Zeit zu überbrücken. Und dann wollte ich Sie fragen, ob Sie das Dorf Steinwend kennen. Allerdings. Steinwend kenne ich. Und gut? Ziemlich sogar. Was wollen Sie über Steinwend wissen? Die Familie Benedikt. Der alte Herr Benedikt war lange Zeit Gemeindearzt, soviel ich weiß. Die Familie Benedikt? Na sowas. Warum lachen Sie? Ach, nur so. Eine schlechte Angewohnheit von mir, so unmotiviert zu lachen. Müssen ziemlich ausgefallene Leute sein, die Benedikts. Schwierig, mit denen umzugehen. Wie man's nimmt. Nicht viel schwieriger als die meisten. Aber warum vermuten Sie das? Kennen Sie die Benedikts gut? Es geht. Ich hatte immer Kontakt mit ihnen. Jemand hat sie mir als schwierig geschildert. Vor allem der alte Herr soll ein Sonderling sein. Der alte Herr? Der übersetzt aus dem Lateinischen. Ist das so irritierend? An sich ist er sicherlich die Güte in Person. So. Ich hatte ihn mir eigentlich nach den Schilderungen hochmütig und ironisch vorgestellt. Auf gewisse Menschen wirkt Güte immer wie Ironie. Und außerdem kommt es darauf an, wer ihn beschrieben hat. Aber vielleicht wirkt er auf manche wirklich wie ein Sonderling. Da gab es ziemlich schwere Einbrüche in seinem Leben. Sie müssen nämlich wissen, Dr. Benedikt hat erst seinen Lieblingsschwiegersohn verloren und vor 5 Jahren ist seine Lieblingstochter gestorben. Ja, ich weiß, bei der Geburt eines Knaben. Sie sind aber sehr gut unterrichtet. Und Sie scheinen Dr. Benedikt sehr gut zu kennen. Es geht. Und wen gibt es da sonst noch? Seine Tochter Clara, deren Mann leider gestorben ist. Ein Großonkel, eine Magd und eben diesen Buben. Er ist jetzt 5. Nandi. Nandi? Eigentlich heißt er Ferdinand. Was diesen Ferdinand, den kleinen Nandi, betrifft, habe ich eine eher unangenehme Aufgabe übernommen. Was meinen Sie damit? Sein Vater, der andere Schwiegersohn von Dr. Benedikt, war einer meiner besten Freunde. Er hat mich kurz vor seinem Tod zum Vormund eingesetzt. Er hat mich gebeten, dass ich das Kind von der Familie wegbringe. Von der Familie weg? Das war sein letzter Wunsch? Ja. Und warum hat Ihr Freund seinen Sohn nicht selbst zu sich geholt, solange er noch am Leben war? Ich weiß nicht. Er schien Schwierigkeiten mit der Familie seiner Frau gehabt zu haben. Wir haben nie darüber gesprochen. Aber ich vermute... Was? Was vermuten Sie? Angeblich soll der Bub, wie soll ich sagen, eingeschränkt, ich meine behindert sein. Das hat Ihnen sein Vater angedeutet? Er hat nicht gerne darüber gesprochen. Weil er es nie wahrhaben wollte. Nicht damit leben konnte. Sie wissen davon. Es stimmt also. Ich möchte damit nicht gesagt haben, dass er behindert ist. Er ist ein eigenartiges Kind. Überdurchschnittlich sensibel. Fantasiebegabt. Er hat sein Eigenleben. Und sehen Sie, dort hinter dem Wald liegt Steinwind. Und der Bub mit dem Leiterwagen am Bahnhof. Sehen Sie ihn? Der wird meinen Koffer abholen und Ihre Tasche auch. Wieso meine Tasche? Ich verstehe nicht. Der Bub am Bahnhof ist der Nandi. Der Ferdinand, von dem Sie vorhin gesprochen haben. Und ich bin Susanne Benedikt, genannt Susi. Sie? Die Tante des kleinen Nandi? So ist es, Herr Doktor. Da habe ich mich scheint's ganz schön in die Nesseln gesetzt. So scheint es, Herr Doktor. Aber jetzt raus mit der Sprache. Was wollen Sie von uns? Richard deutete an, dass sein Sohn möglicherweise autistisch veranlagt sei. Er hat sich nie um ihn gekümmert. Er hatte keine Ahnung, was mit Nandi los ist. Und jetzt, nach seinem Tod, will er auf Nandi durch einen anderen, einen Fremden, durch Sie Einfluss ausüben. Vielleicht wäre es besser, Sie kehren um und lassen die Dinge so, wie sie sind. Das ist unmöglich. Das kann ich nicht. Ich habe es Richard versprochen. Ihr Freund Richard ist tot. Das ändert nichts daran, im Gegenteil. So, finden Sie. Er hätte seine Angelegenheiten bei Lebzeiten ordnen sollen. Es ist sehr einfach, sich hinlegen und sterben und seinem besten Freund alle alten Unannehmlichkeiten aufhalsen. So habe ich die Sache nie gesehen. Und was denken Sie, wird geschehen? Sie kommen als wildfremder Mensch zu einer Familie und wollen in eine erprobte Ordnung einbrechen. Vermutlich wird man Sie nicht mit offenen Armen aufnehmen. Das habe ich auch nicht erwartet. Aber das Recht, das ist jedenfalls auf meiner Seite. Das Recht. Das Recht, wie das schon klingt. Was ist daran so lächerlich? Es ist mein Beruf, das Recht zu vertreten. Und ich werde mich von keinem Menschen davon abhalten lassen, meine Pflicht zu tun. Von keinem Menschen? Von keinem. Schließlich und endlich gehört dem Buben ein Großteil des gesamten Besitzes, Haus und Grund. Sein Anteil, der ihm nach dem Tod seiner Mutter zugefallen ist. Und dafür soll ich eintreten. Nandi soll zu seinem Recht kommen. Und mit dem Geld, das Nandi zusteht, soll, so der Wunsch seines Vaters, Nandi, der kleine Ferdinand, therapiert werden. Die Familie, so meinte Richard, würde in diese Richtung nichts unternehmen. So, so. Das also meinte Ihr Freund. Der Bub würde hier nur verwildern. Man nehme keine Rücksicht auf seine Krankheit. Und Sie? Sie sind die große Hoffnung für den kleinen Nandi. Wie gesagt, es ist nur meine Pflicht, den letzten Wunsch meines verstorbenen Freundes zu respektieren und zu erfüllen. Ich vertrete hier nur das Recht. Das verspricht nichts Gutes für Sie. Aber Sie können mir ja später ein Privatissimum über Recht und Pflichten erteilen. Ich wünsche Ihnen auf alle Fälle, dass Sie mit heiler Haut davonkommen. Aber jetzt müssen wir aussteigen. Auf jeden Fall wissen wir jetzt Bescheid über Sie und Ihre Pläne und Aktivitäten. Und wir werden uns hoffentlich zu wehren wissen. Wie soll man denn so die Betten überziehen? Wird Sophie denn nie lernen, dass man die Überzüge vor den Bügeln umdreht? Natürlich nicht. Bis zu ihrem Tod wird sie ein störrisches Maultier bleiben. Wir müssen froh sein, dass sie noch arbeiten kann. Ein Maultier? Ein alter Wachhund ist sie, der jeden zerreißt, der dem Haus zu nahe kommt. Apropos zerreißt, wo ist denn unser Gast hingekommen? Bei dem sie ja ihre Zerreißprobe einmal versuchen könnte. Er geht taktvollerweise spazieren. Denn so unangenehm er für uns im Allgemeinen ist, Manieren hat er. Ich fürchte, er hofft, dass du dich heute Abend mit ihm aussprichst. Dass er Vater unter keinen Umständen behelligen darf, habe ich ihm schon auf dem Heimweg klargemacht. Was wirst du tun, Clara? Frag mich nicht. Ich weiß nur, dass wir Nandi nicht hergeben können. Stell dir vor, Nandi in einem Heim oder sonst wo. Nicht auszudenken. Aber wie werden wir mit diesem Menschen fertig? Wie gesagt, er wirkt ganz zivilisiert und höflich. Ja, was nutzt uns das, wenn er dieses blödsinnige Versprechen gegeben hat? Aus Pflichtgefühl und Rechts wegen werden die anständigsten Männer zu Ungeheuern. Wir müssen ihn zermürben. Und wenn er uns vorher zermürbt? Er ist fremd hier. Wir haben den Vorteil, dass wir hier zu Hause sind. Die starke Luft hier, die wird ihn müde machen. Die Landschaft, die fremde Umgebung, das alles wird ihn verunsichern und unruhig machen. Nun nimmst du nur diese Zuversicht her? Nur von dir. Meine schöne große Schwester. Ja, wenn ich dich so anschaue, dann weiß ich, dass uns allen nichts geschehen kann. Ach, Unsinn. Aber es wäre nur geradezu geschmacklos, wenn wir jetzt auch noch unsere Nandi verlieren sollten. Abgesehen von dem Hausanteil. Daran darf ich schon gar nicht denken. Damit wäre unsere gesamte Existenz gefährdet. Ja, eben. Und schon deshalb dürfen wir es auch nicht zulassen. Und wie lange kannst du denn bleiben, Susi? Jedenfalls, bis diese Angelegenheit bereinigt ist. Das wäre wirklich wünschenswert. Aber jetzt geh bitte in den Garten und hol ein paar Karotten für Nandis Hasen. Muss ich denn? Ja, Susi, du musst. Du gehörst an die frische Luft. Hier ist es zu schwül für dich. Na schön. Wenn du meinst. Clara? Ja, hier bin ich, Onkel Arthur. Brauchst du etwas? Eigentlich nicht, meine Liebe. Ich wollte dich, weißt du, nur etwas fragen. Eine kleine Erkundigung einziehen. Vielmehr. Ja, und worüber? Ja, was war es nur? Noch vor einer Minute habe ich es gewusst. Clara, meine Liebe, findest du, dass ich sehr nachlasse? Aber keine Spur. Für deine 82 bist du bewundernswert rege und frisch. Ja, rege und frisch. Ja, ja. Der Vigarelli allerdings war schon mit 60 völlig verkalkt. Bedauerlich, sehr bedauerlich. Ja, ich weiß, das kommt vor, aber du wolltest mich etwas fragen. Richtig, ja. Aber was war es nur? Hör zu, mein Kind, ich werde in mein Zimmer zurückgehen und dort wird es mir sogleich einfallen. Ja, tu das nur, das nützt ja, immer. Ja. Zurückgehen und wiederkommen. Ja. Geh nur, Onkel Arthur, aber lass dir ruhig Zeit. Zurückgehen und wiederkommen. Zurückgehen, sie lassen mich nicht nachdenken, sie lassen mich nicht... Du, Clara, was soll ich denn nur wirklich kochen? Fisolen oder Erbsen? Für oder? Uns mach Fisolen und für Vater und Nan die Zuckererbsen. Oh. Was will denn dieser fremde Mensch bei uns? Das ist ein Rechtsanwalt aus der Stadt, der Vormund von Nandi. Was? Ja, was soll denn das? Vormund, wir brauchen doch keinen Vormund. Sag ihm, er soll wieder wegfahren. Das verstehst du nicht, Sophie, und ich leider auch nicht. Aber das ist so nach dem Gesetz. Gesetz, Gesetz, das werden wir schon sehen. Wozu brauchen wir hier das Gesetz? Dazu, du musst ihn anständig und höflich behandeln, sonst wird er ärgerlich und nimmt uns den Nandi weg. Wie, der will uns den Nandi wegnehmen? Und ich soll ihn vielleicht noch höflich behandeln? Und ich sag's dir, Clara, der hat gar nichts zum Reden. Vielleicht nach dem Gesetz, aber nicht in Wirklichkeit, nicht hier. Nichts hat er hier zu reden, rein gar nichts. Sei bitte so gut, Sophie, und nimm dich zusammen. Es wird dir schon etwas einfallen, Clara, damit uns der Nandi nicht weggenommen wird, ja? Ja, es muss mir etwas einfallen. Es muss mir unbedingt etwas einfallen. Was sagst du, meine Liebe? Nichts, nicht. Ich habe nichts gesagt. Ich dachte, du hättest etwas gesagt. Jetzt weiß ich wieder nicht, was ich wollte. Ja, sag, wer ist denn der junge Mann auf unserer Wiese? Ich habe ihn schon die ganze Zeit mit dem Feldstecher beobachtet. Er schlendert einfach nur so herum. Ich mag das nicht, dieses Herumschlendern. Die jungen Leute können nicht mehr ordentlich gehen. Nun reg dich nicht auf, bitte. Bitte reg dich nicht auf. Das ist nur Nandis Vormund, ein gewisser Dr. Gein. Gein? Noch nie gehört. Möchte bloß wissen, wo diese neuen Namen herkommen. Wie sagst du Vormund? Dass Nandi einen Vormund hat, ist mir neu. Ja, aber allerdings haben wir alle einen weisenden Vormund. Aber wäre da nicht dein Vater der Geeignete? Du weißt, das hing doch ganz von Richard ab. Du weißt ja, er war uns nicht sehr gut gesinnt. Ja, ja, alte Geschichten. Aber was will dieser Schlenderling hier? Denn wenn sich schon einmal einer von Ihnen zu uns hierher verirrt, führt er nichts Gutes im Schilde. Denkst du, Clara, denkst du, er kann Schach spielen? Ich habe schon sehr lange keinen Partner gehabt. Dein Vater sitzt ja immer über den Büchern. Und weißt du, immerfort mit der linken Hand gegen die rechte spielen. Das ist wirklich nicht sehr befriedigend. Aber sicher kann der Schach spielen. Lade ihn doch ein. Das wäre sogar sehr gut. Das könnte ihn ein wenig ablenken. Ja, das werde ich, meine Liebe. Verlass dich darauf. Ich werde ihn ablenken, bis er den Zweck seines Besuches vergessen hat. Das traust du mir doch zu, nicht wahr? Natürlich. Niemand kann das besser als du. Übrigens, ja? Die Glühbirne meiner Nachtkästchenlampe ist kaputt. Das gegangen. Habe ich schon bemerkt. Gleich nachher werde ich eine neue einschrauben. Weißt du, wenn man wach wird und man kann kein Licht einschalten, ein alter Mann spürt das Herz nicht mehr schlagen. Wenn man kein Licht hat, man könnte glauben... Nun, du weißt ja, nicht, dass ich ein Feigling war, aber... Natürlich nicht. Das ist doch etwas ganz anderes. Wieso weißt du das? Ja, es ist etwas anders. Etwas Schreckliches, Clara. Ja, du solltest das noch nicht wissen. Denk nicht daran und hab keine Angst. Du wirst nie ohne Licht aufwachen müssen. Dazu bin doch ich da. Ja, komisch. Wie mich das Reden müde macht. Das Reden und diese Hitze. Leb wohl, meine Liebe. Du siehst übrigens exzellent aus. Ja, wie immer. Sie lassen mich nicht nachdenken. Sie lassen mich einfach nicht. Tante, Tante Clara, Tante Clara. Ja, Nandi, was gibt es? Rasch zu Hasenbüschen, bei Schlucht, gleich wieder da. Sei vorsichtig bei der Schlucht und sei bitte zum Essen pünktlich zurück. Der Wassermann und die Haselbüsche. Kind, Kind, wenn sie dir nur erhalten bleiben. Streichle uns, streichle uns. Noch einmal, sag noch einmal. Streichle uns, bitte. Bitte. Nein, nein, liebe Haselsträucher. Heute keine Zeit. Wenn alle streicheln, komme ich nie bis zur Schlucht. Nein, niemals. Und ich muss pünktlich zum Essen zurück sein. Streicheln, streicheln. Seid still, dumme Staunen. Ihr werdet nicht und nicht gescheiter. Bin ja schon da. Streichle ja schon. Schöne Haselstaude. Schöne, gute, schöne, liebe, gute Haselstaude. Mehr, mehr. Liebe, gute, schöne Staude. Und du, brave grüne Haselstaude. Bleib stehen, geh nicht weiter. Der Wassermann wartet, der Wassermann. Hör auf uns, bleib stehen, der Wassermann, geh nicht weiter. Kann mir nichts tun, macht euch keine Sorgen. Lattenzaun beschützt mich, lasst mich gehen, haltet mich nicht auf. Ich muss meine Freunde Zaunlatten streicheln, damit sie Wassermann aufhalten. Immer habt ihr Angst, immer. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ei, ei, ei, ei, ei. Wie Palmkätzchen glänzt ihr jetzt wieder. 1, 2, 3, 4, 5. Das tut gut. Das tut gut. Tut so gut. Tut so gut. Ja, alles ist gut. Alles ist gut. Er kann mich nicht holen. Er kann mich nicht holen, der Wassermann. Wassermann, Wassermann, böser alter Zottelmann, kannst mich nicht holen, nicht holen. Böser, böser Wassermann, Zottelmann, Zottelmann. Könnt ihr hören, wie er sich ärgert? Kannst mich nicht holen, kannst nicht, Wassermann, kannst mich nicht holen, nicht, nicht. Bist ja neu. Neue Latte im Zaun. Bist du denn böse? Ich hab dich noch nicht gesehen. Ich hab dich noch nicht gestreichelt. Bist böse? Bist mein Feind? Was willst von mir? Ich bin so hungrig. Hungrig bin ich. Hier hast bunte Steinchen. Ganze Hosentasche voll. Hier und hier. Bist noch immer böse? Ich bin so hungrig, hungrig. Getrocknete Käfer, hier, den kannst du auch haben. Und hier die Libellenflügel. Lass sehen. Hier, bist jetzt mein Freund? Noch nicht ganz, ich will noch deine Hasen. Nein, nein, Hasen nein, Hasen kriegst du nicht. Hörst du den Wassermann? Der wird dich holen, wenn du mir nicht gibst, was ich will. Dann soll er mich halt holen. Wenn ich dich beschützen soll, dann musst du mir die goldene Kette geben. Goldene Kette? Welche? Die von Großvater. Das ist nicht leicht, wie an sie herankommen. Er kommt, hörst du? Er kommt. Er wird dich holen. Ja, ja, ich bring die Kette. Ich hole sie. Lauf schnell, dann lass ich ihn nicht herein. Bring mir das goldene Ding, das Kettchen, und ich lasse ihn nicht herein. Heute nicht und morgen nicht, nie und nimmer. Die goldene Kette bringen. Lauf ja schon, ich laufe ja. Lauf ja schon, ich laufe ja. Lauf ja schon, ich laufe ja. Nun haben Sie sich schon ein wenig umgesehen bei uns, Herr Dr. Geil. Um diese Zeit ist es im Garten noch auszuhalten. Gegen Mittag wird es zu heiß. Für mich wenigstens. Sie wissen, das Herz. Das tut mir leid, Herr Doktor. Ich hoffe nur, dass Ihnen meine Anwesenheit nicht so unangenehm ist. Aber nein, keineswegs. Es ist alles nur eine Frage des Raumes. Davon haben wir ja genug, wie Sie sehen können. Deshalb bin ich ja auch so froh, dass unser Nandi hier aufwachsen kann. Nandi, dem geht es gut. Nandi ist reich. Er hat ein großes Haus zur Verfügung. Eine Wiese, den Wald und den Himmel. Und niemand. Verstehen Sie? Niemand, niemand wird ihm das je wegnehmen können. Es ist in ihm. Er lebt damit. Sehen Sie, er liebt dieses Leben hier. Dieses Leben hier auf dem Land. Das Leben in der Stadt, das würde ihn zermürben. Dafür ist er zu schwach. Wie soll ich sagen? Ja, ich weiß, was Sie meinen. So? So, Sir, Sie wissen, man würde ihn aus seiner gewohnten Umgebung reißen. Das wäre nicht gut für ihn. Er würde mit einem Schlag alles verlieren. Uns, die Natur, seine Träume, seine Fantasien, sein Wassermann. Darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. Das sollten Sie aber, junger Mann. Das sollten Sie. Sie als sein Vormund ganz besonders. Aber andererseits würde ihm eine ärztliche Betreuung sicher gut tun. Eine therapeutische Behandlung. Wovon reden Sie da, junger Freund? Therapeutische Behandlung. Modernes Zeug, das mehr schadet als nützt. Hier bei uns, da fühlt er sich wohl. Da ist er aufgehoben. Nichts davon Therapie. Papa! Oh. Oh. Ich muss ins Haus zurück. Clara hat in den letzten Jahren aus Rücksicht auf mich eine spanische Wand um mich herum aufgebaut. Und seit einiger Zeit, je schwächer ich werde, fange ich an, diese Schutzwand, diesen Paravent zu schätzen. Ja, wahrscheinlich hat jeder so seinen Paravent, der ihm Schutz bietet. Nandi wahrscheinlich auch, auf seine Art eben. Und diese Schutzwand sollte man ihm nicht nehmen. Versuchen Sie, sich ein wenig zu erholen bei uns. Und vergessen Sie nicht, nehmen Sie Rücksicht auf unseren Nandi. Verzeihung, ich möchte... Ich will... Setzen Sie sich. Danke. Ja, Sie möchten und Sie wollen. Aber man ist natürlich dagegen. Clara hat Sie vom Küchenfenster aus beobachtet. Naja, sie hat's nicht gern, wenn Vater sich mit Fremden unterhält. Und besonders mit Ihnen. Die kleinste Aufregung, der Grund Ihres Aufenthalts hier bei uns, könnte ihm schaden. Ihre Schwester traut mir nicht. Und warum sollte sie auch? Sie sind doch nicht mit den besten Absichten zu uns gekommen, nicht wahr? Sie wollen uns doch unseren Nandi wegnehmen, ihn in die Stadt mitnehmen, ihn in ein Heim stecken. Und dafür möchten Sie seine Hausanteile haben. Aber das alles doch nur, um Nandi zu helfen. Was heißt helfen? Damit helfen Sie unserem Nandi nicht. Am meisten würden Sie ihm helfen, wenn Sie ihn und uns in Ruhe ließen. Aber es ist nun einmal meine verdammte Pflicht und Schuldigkeit. Ich habe es seinem Vater, meinem Freund, versprochen. Mein Schwager, Ihr Freund, wollte uns mit diesem seinen letzten Wunsch, den Sie unbedingt für nötig halten, einzulösen, Schaden zufügen. Schaden bis über seinen Tod hinaus. Ruinieren will er uns. Dass er uns so sehr hasste, das hätte niemand von uns je geglaubt. Stellen Sie sich das vor, das Haus aufgeben. Wissen Sie, was das heißt, einen alten Familienbesitz aufgeben, noch dazu nur deshalb, weil da irgendein Rechtsanwalt aus der Stadt auftaucht und behauptet, aufgrund eines letzten Wunsches seines verstorbenen Freundes ein Anrecht auf Anteile dieses alten Hauses zu haben? Dass Ihre Schwester Ihrem Sohn Nandi einen Anteil des Hauses testamentarisch vermacht hat, das wissen Sie ja. Und sein Vater konnte darüber verfügen. Und jetzt ich als sein Vormund. Dem Nandi seinen Anteil ausbezahlen, das sind wir nicht in der Lage. So viel Geld haben wir nicht, das ist unmöglich. Sie könnten eine Hypothek aufnehmen. Ausbluten lassen wollen Sie uns. Das will ich natürlich nicht. Wie würden Sie es denn sonst nennen? So oder so. Ich muss mit Ihrer Schwester über die juristische Lage ausführlich sprechen. Ich muss annehmen, sie geht mir absichtlich aus dem Weg. Clara ist sehr überlastet. Wie Sie wissen, hat Vater morgen seinen 70. Geburtstag. Und das bringt für Sie auch viel Arbeit mit sich. Aber jetzt gehen Sie bitte, Dr. Gallen. Ich muss nachdenken. Außerdem wartet Onkel Arthur im Lusthaus auf Sie. Er hat die Schachfiguren schon aufgestellt. Er wird mich ja doch wieder schlagen. Darauf kommt es nicht an. Wichtig ist nur, dass man einer Gefahr nicht aus dem Weg geht. Das stimmt. Und das habe ich auch nie gern getan. Das macht ganz den Eindruck. Denn sonst wären Sie ja nicht hier bei uns. Also, bis nachher. Einen guten Morgen, Frau Sophie. Für manche Leute nimmer. Wie meinen Sie das? Für die gestern gestorben sind, für die gibt es heute keinen guten Morgen mehr. Das allerdings. Wer ist denn gestorben? Jeden Tag sterben welche. Man soll es nicht für möglich halten, wie geschwind es geht. Sie kennen ja sicher das Sprichwort, heute rot, morgen tot. Das klingt ja nicht sehr ermunternd. Ja. Besonders schnell geht's manchmal mit Leuten, die den anderen im Weg sind, mit den sogenannten Störenfrieden, die sich überall einmengen und dadurch nur Schaden anrichten. Ich könnte Ihnen da Geschichten erzählen. Sehr interessant. Wirklich sehr. Nur leider. Ich fürchte, ich muss gehen. Oje, entschuldigen Sie. Oje, Sie sollten zum Arzt gehen mit diesem Husten. Ja, ja. Unser Klima, das ist schlecht für die Lunge. Sehr schlecht sogar. Sie sollten sich in Acht nehmen. Ja, ja, die Natur kann manchen Menschen einen ganz schönen Schaden zufügen. Sie sind die Stadt gewöhnt, aber wir hier, wir können auf das Land nicht verzichten. Und das schon im Kindesalter. Nandi braucht diese Umgebung hier. Auch dazu bei seinem Zustand. Endlich kommen Sie, junger Freund. Pünktlichkeit scheint ja nicht Ihre Stärke zu sein. Verzeihung, Herr Oberst. Aber Sophie hat mich aufgehalten. Sophie, so. Machen Sie sich nichts daraus. Sie ist im Vertrauen gesagt. Total verrückt. Dabei kaum 70. Aber das kommt vor. Wir hatten beim Regiment einen Oberst Vigarelli. Das war im Jahre... wann war das nur gleich? Ach, egal. Später war er verkalkt und hat uns furchtbare Scherereien gemacht. Aber damals, da war er noch tadellos in Ordnung. Was wollte ich eigentlich sagen? Wegen Sophie und dass sie verrückt sei. Ach ja, nun ja. Damals war ein Hauptmann Gerber bei uns, ein lieber Mensch, nur etwas merkwürdig. Nun ja, recht merkwürdig. Sein Rechnungsfeldwebel, ein gewisser Malina aus Brünn, ein Fotograf vom Beruf, hat seine Geschäfte erledigt. Und dieser Malina sagte eines Tages zum Leutnant Löschenkohl, das ist eine wahnsinnig komische Geschichte. Sie werden schon noch sehen. Wo war ich stehen geblieben? Also der Feldwebel Malina sagte zum Leutnant Löschenkohl. Unsinn, sagte gar nichts. Wie kommen Sie nur darauf? Das mit Löschenkohl war zu einer viel späteren Zeit. Sie müssen sich besser konzentrieren, mein Lieber. Pardon, Herr Oberst. Macht nichts, macht nichts. Dieser Löschenkohl war übrigens aus Salzburg. Diese Stadt scheint überhaupt sehr viele große, starke Leute hervorzubringen. Ich erinnere mich da an einen gewissen Rupert Reindl, Gutsbesitzer, Sohn aus Salzburg. Ein sehr lieber Mensch. Später hat er sich erschossen. Aber zur Zeit meiner Erzählung war er noch am Leben. Gewiss, Herr Oberst, ja. So gewiss ist das wieder auch nicht. Ebenso gut hätte er auch tot sein können. Sie scheinen dazu zu neigen, die Dinge kritiklos hinzunehmen. Das ist nicht gut, mein Bester. Gar nicht gut. Aber vermutlich können Sie nichts dafür. Das ist die neue Zeit. Bei uns hier ist das noch anders, ganz anders. Könntest du einen Strauß Pfingstrosen pflücken, Susi? Sei bitte so lieb. Hier in der Küche bist du ja doch unbrauchbar. Sophie hilft mir schon. Weiße, ja, oder rote? Ja. Weiße, natürlich. Du hast übrigens einen Fleck auf dem Ärmel. Ja, ich weiß. Nandi hat sich hier den Mund abgewischt. Wo ist er denn überhaupt? Er zeigt seinem Vormund den Hasenstall. Aber geh jetzt bitte, es ist gleich 5. Ja, ja, ich gehe ja schon. Es wird Zeit, dass etwas geschieht, Clara. Ja, ja, ich weiß. Wenn ich etwas weiß zu reden hätte, ich wüsste, was zu tun wäre. Mit Gewalt ist dann nichts zu machen, Sophie. Oh. Wir müssen noch Geduld haben. Gib mir lieber die Kaffeelöffel. Ja, ist ja schon gut, ich sag ja nichts mehr. Ja, ich sage nichts. Ja, ja, Sophie, ist schon gut. Ich weiß, was du denkst. Mir geht es ja ähnlich. Wir müssen nur Geduld haben. Ja, ja. Aber unsere Nante, den geben Geduld wir nicht her, was auch immer geschehe. Das lassen wir nicht zu. Hier riecht es ja schon wunderbar, meine Liebe. Was ich fragen wollte, weißt du schon Näheres über die Absichten unseres Gastes? Es scheint mir nur, es wäre langsam an der Zeit, dass er, ich meine... Das du. Ja, ja, ich weiß ja, Onkel Arthur. Es muss mir noch heute etwas einfallen. Es ist ja ganz undenkbar, dass wir den Namen... Eben, siehst du, zu meiner Zeit hätte man diesen Menschen gefordert. Aber das wirst du mir ja nicht gestatten, nehme ich an. Die Zeiten, die sind vorbei, Onkel Arthur, leider. Nein, nein, das geht wirklich nicht heutzutage. Außerdem spielt er ganz gut Schach. Es würde mir direkt leid tun um ihn. Also, Onkel Arthur. Eine Schwäche, Clara, eine unverzeihliche Schwäche. Ich fange an, alt zu werden. Aber keine Spur, Onkel Arthur. Du musst dich nur heute beim Schlagobers etwas zurückhalten. Auf alle Fälle werde ich dir Kamillentee auf den Nachttisch stellen. Ja, du bist wirklich ein Engel, Clara. Naja, ein Engel. Nein, das bin ich wahrscheinlich nicht. So, da hast du deinen Strauß Pfingstrosen. Ich hätte doch die roten nehmen sollen. Auch wenn sie ein bisschen ordinärer sind. Aber die weißen sind doch wunderschön. Schauen doch feierlich aus. So richtig für einen 70. Geburtstag. Na eben, hier sind sie zu feierlich. Ich könnte diese weißen Blumen direkt in den Ofen stecken. Sie erinnern mich. Sei still, Susi. Es ist eben üblich, dass man Geburtstage feiert. Du wirst die Welt nicht ändern. Nicht unbedingt mit weißen Blumen wie bei einer Hochzeit. Komm, gib den Strauß her. Wie hübsch die Blumen sind, Susi. Einfach prachtvoll und wie passend für diese Gelegenheit. Siehst du, du kannst beruhigt sein. Onkel Arthur war noch nie im Leben ironisch, noch nie. Onkel Arthur hat sich eben erbötig gemacht, Dr. Gein auf Pistolen zu fordern. Wie lieb von ihm. Ja. Darauf können wir noch immer zurückkommen. Man wird schon einen Weg finden. Sei bitte so gut und hol jetzt Nandi aus dem Hasenstall. Er soll hinaufgehen und Vater herunterbringen. Vergiss aber nicht, ihn vorher zu frisieren. Du hast wirklich recht, Nandi. Es geht kein Wind. Ich sag es, das ist Wassermann. Wassermann meldet sich. Sei ganz ruhig, Nandi, und geh schlafen. Geh nur, geh in dein Zimmer. Ah, Dr. Gein, ich hoffe, Sie haben sich nicht allzu sehr gelangweilt bei unserer Geburtstagsfeier. Aber überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Andererseits gehört es ja zu Ihrem Auftrag, gewisse Unannehmlichkeiten hinzunehmen. Für mich ist das alles neu. Wissen Sie, ich bin ohne Familie aufgewachsen. Ah, das erklärt natürlich sehr viel. Wie meinen Sie das? Dass Sie nicht sehr viel darüber nachdenken, wie das ist, wenn eine Familie auseinandergerissen wird. Durch äußere, unnötige Umstände. Wenn einem Kind die Familie weggenommen wird. Natürlich habe ich das auch immer überlegt und einkalkuliert. Aber das Recht. Recht, Recht, Recht. Sie immer mit Ihrem Recht. Was heißt das schon, wenn es nach dem Recht zugehen muss, aber ein Kind, unser Nandi, dabei ins Unglück gestoßen wird? Das, Herr Dr. Gein, das überlegen Sie sich einmal, Herr Rechtsanwalt. Und wenn es hier um Recht gehen sollte, so zählt nicht Ihr gemachtes Recht hier, sondern einzig und allein unser Recht, unser Familienrecht. Nandis Anrecht auf seine Familie, auf diese Umgebung, die seine Welt ist. Das müssen Sie akzeptieren, Herr Rechtsanwalt. Wollen Sie mir Angst machen? Mir drohen? Nein, drohen nicht. Ich möchte Sie vielmehr warnen. Es würde mir leid tun um Sie, Herr Dr. Gein. Ich muss Ihnen gestehen, dass ich bei dieser schönen Geburtstagsfeier meinen verdammten Auftrag vollkommen vergessen habe. Aber wenn ich morgen bei Ihrer Schwester keine Aussprache erreichen kann, dann muss ich Sie, wenn es nötig sein sollte, an den Türpfosten fesseln. Was Ihnen kaum gelingen dürfte. Clara ist ziemlich kräftig. Aber Sie haben ja noch mindestens 12 Stunden Zeit, um über dieses Problem nachzudenken. Sagen Sie... Ja? Was, Herr Dr. Gein? Was meint Nandi eigentlich mit dem Wassermann? Nun, haben Sie das Grollen in der Schlucht noch nicht wahrgenommen? Ja, doch, selbstverständlich. Nun, das ist er. Das ist unser Wassermann. Der möchte unsere Nandi ebenso holen, wie Sie das tun wollen. Dann bin ich für Sie also auch so ein Wassermann. Nur einer aus Fleisch und Blut. Und das ist weit schlimmer. Vor unserem Wassermann in der Schlucht wird Nandi von dem Lattenzaun geschützt. Aber wie kann er vor Ihnen geschützt werden? Wahrscheinlich haben Sie zwischen mir und Nandi bereits auch so einen Lattenzaun aufgerichtet. Einen Zaun, der Nandi vor mir schützt. Da haben Sie nicht einmal so Unrecht. Aber jetzt, gute Nacht, Doktor. Diese böse Latte, Nandi. Ende vom Zaun, Tante Susi. Hoffentlich ist die Kette noch da. Großvater sehr böse, wenn wüsste? Kaum. Er macht sich nicht sehr viel aus goldenen Uhrketten. Aber Clara würde nie begreifen, dass alte Zaunlatten so gefräßig sein können. Warum begreifst du? Weil ich mich auch vor einem Wassermann fürchte. Genau wie du. Clara kann aber nichts tun. Und darum hat sie auch keine Angst. Und sie kann natürlich nicht begreifen, dass man aus Angst alles tut. Sogar stehlen und lügen. Und du, Tante Susi, spürst du auch Angst? Ganz tief drinnen im Bauch? Und warum kann Wassermann Tante Clara nichts tun? Warum? Ja, warum? Vielleicht, weil sie grüne Augen hat. Wir zwei, du und ich, wir haben blaue Augen. Hinter denen ist der Wassermann immer her. Mein Gott, das ist ja eine Wildnis hier. Alles ganz verwachsen. Zieht lang Zweige ein. Kann ja fast nicht vorbei. Siehst, folgen. Musst nur streng sein. Zu meiner Zeit waren die Sträucher nicht so gut erzogen. Das hast du sehr gut gemacht. Schon einmal erwischt? Wer? Ach so, der Wassermann. Ja, jeden Abend höre ich ihn ganz nah bei meinem Bett. Und wenn er die Hände nach mir ausstreckt. Wenn die langen grünen Hände ausstreckt? Dann schlucke ich schnell zwei kleine Pillen. Und er darf mir nichts tun. Er muss verschwinden. Gibst du mir Pillen? Nein, die brauchst du noch nicht. Bei dir nützt eine kleine Zauberformel. Da bist du ganz sicher. Wie heißt Zauberformel? Hör zu, du musst sagen, Wassermann, geh fort, geh fort. Geh an deinen alten Ort. Mich beschützt der Kieselstein. Durch ihn kann ich ganz sicher sein. Was für ein Kieselstein? Ein ganz, ganz glatter Kieselstein mit rosaroten Adern. Ich trage ihn immer in der Tasche. Den gebe ich dir. Hier, nimm ihn. Und du? Ich brauche ihn nicht mehr. Da sind wir. Schau, Kette noch dran. Glänzt. Vorsichtig, ist eine ganz, ganz böse Latte. Psst. Psst. Hör ihn schon wieder. Er ist ganz tief unten. Hab keine Angst. Sprich du mit Latte, bitte. Stolze, graue Latte, erlaube, dass ich dir die Kette abnehme. Du bist so schön, dass du kein Gold brauchst. So, danke vielmals. Wir danken dir. Nandi wird dich jetzt streicheln. Das ist viel besser als Gold und blaue Steine. Geh hin, Nandi, und streichle sie. Bist jetzt meine Freundin? Ja? Hast gehört? Hat ja gesagt. Ja, ich habe es gehört, Nandi. Und jetzt ist wieder alles in bester Ordnung. Lauf heim und iss deine Jause auf. Komm, Nandi, lauf nur. Danke, Tante Susi, danke. Laufen, laufen. Wasser, Wasser, Wasser, nicht, Sie sind es, Doktor. Mein Gott, haben Sie mich jetzt erschreckt. Nur ich? Nicht der Wassermann, vor dem Sie sich auch ängstigen? Ah, Sie haben uns belauscht. Was ist mir anderes übrig geblieben? Ja, ist ja auch ganz einerlei. Finden Sie es immer noch so wichtig, Ihre Pflicht zu tun? Ihr Versprechen zu halten, uns den Nandi und mit ihm unser Zuhause wegzunehmen? Ich muss und werde mein Versprechen einhalten. Also läuft alles darauf hinaus, dass Sie das Glück und die Ruhe einer ganzen Familie, Ihrem eigenen Wohlbefinden und dieser sogenannten Pflicht opfern. Denn zweifellos schläft es sich besser nach erfüllter Pflicht. Ich darf hierbei, wie auch bei anderen Fällen, keine eigene Meinung haben. Selbst wenn ich davon überzeugt wäre, dass Nandi hierher gehört, müsste ich ihn wegnehmen. Ja? Und? Private Gefühle dürfen dabei keine Rolle spielen. Lieber, lieber Doktor, warum sind Ihnen die privaten Gefühle, wie Sie es nennen, verdächtig? Wodurch diese privaten Gefühle das Einzige sind, was unser Leben rechtfertigt. Warum wehren Sie sich so sehr gegen das Leben? Eines Tages wird Sie es überrennen. Oder, was noch viel trauriger wäre, es wird müde werden, an ein Herz zu pochen, das vor Aktenstaub verkümmert und taub geworden ist. Und das Leben wird sie vergessen. Ich glaube, es ist besser zu sterben, als vom Leben vergessen zu werden. Ich kann zwar nicht verstehen, warum Richard dieses Testament aufgesetzt hat, da er ja wissen musste, dass damit jede Menge Konflikte vorprogrammiert wurden. Aber ich muss es von Rechts wegen durchsetzen. Warum hat er das Sorgerecht nicht auf jemanden ihrer Familie übertragen? Ich kann es sehr gut verstehen. Richard musste sich rächen. Ihm hat dieser Ort das Liebste genommen. Und da er nicht gut die alten Apfelbäume und Schneeballsträucher hassen konnte, hat er diesen Hass eben auf uns Menschen übertragen. Einem Mann wie ihm war es nicht möglich zu erkennen, dass wir alle nur Opfer waren, wie er selbst. Meine Schwester war mit Richard glücklich verheiratet. 3 Jahre lang. Dann, 6 Monate vor Nandis Geburt, kam sie mit Richard auf einen kurzen Besuch und wollte plötzlich nicht mehr in die Stadt zurück. Richard ist nach 8 Tagen wütend und verletzt allein zurückgefahren. Und niemand hat ihre Schwester beeinflusst? Niemand. Aber sie muss doch einen Grund gehabt haben. Natürlich wird sie einen Grund gehabt haben. Nur hat sie nicht gewusst. Oder nicht gesagt. Wer weiß denn schon die wahren Gründe für seine Entschlüsse? Was wir für einen Grund halten, stellt sich später fast immer als Scheingrund heraus. Meine Schwester hat während dieser 6 Monate, die sie bei uns war, Richard vollkommen vergessen. Richard, ihre Wohnung und die Stadt. Schließlich hat sie seine Briefe ungeöffnet verbrannt. Ihre Stille und Interesselosigkeit waren unheimlich. Obgleich sie natürlich mit jedem Tag runder und runder wurde, ist sie vor unseren Augen gleichsam vergangen. Sie wollte nur noch für sich allein im Schatten liegen und war dabei offensichtlich glückselig und zufrieden. Irgendetwas war mit ihr geschehen. Schließlich ist nichts von ihr übrig geblieben als ihr toter Körper und ein schreiender Säugling. Und ein paar Aufzeichnungen. Ich habe sie wieder und wieder gelesen, sodass ich sie sogar auswendig sagen könnte. Sagen Sie sie mir. Bitte. Sprechen Sie. Wir wollen nicht länger ungewollte Kinder gebären. Empfängnisverhütung, Hormonspeicher, volle Brüste bis ins hohe Alter, Defloration. Ich wurde vergewaltigt und es machte mich krank. Blut, Fleisch, Knochen und Haut, alles wird ein Häufchen Asche sein und auch das Gehirn wird endlich aufhören zu denken. Dafür sei Gott bedankt, den es gibt. Mach dir keine Sorgen, alles wird vergebens gewesen sein, wie bei allen Menschen vor dir. Eine völlig normale Geschichte. Das waren ihre letzten geschriebenen Worte. Hat sie vielleicht deshalb uns und ihr Kind verlassen? Und dieses Kind wollen sie von hier wegnehmen? Und es geht dabei nur um Nandi und nicht, wie sie vielleicht vermuten, um den Besitz, um das Haus. Wer kann es sich leisten, auf einen Besitz wie diesen zu verzichten? Und es geht dabei nur um den Buben? Belügen Sie sich da nicht selbst? Natürlich hängen wir sehr daran. Aber zuallererst geht es hier um den Buben. Begreifen Sie denn nicht, dass Nandi damit um sein Leben kommen würde wie seine Mutter? Es würde ihn sein Leben kosten, in die Stadt, in ein Heim zu müssen, so wie es meiner Schwester das Leben gekostet hat. Schon allein der Gedanke, wieder zurück in die Stadt zu müssen, hat sie umgebracht. Glaube ich. Aber wird Nandi dann später, wenn er einmal in die Stadt muss, nicht umso mehr zu leiden haben? Noch dazu bei seinem Zustand. Ja, wahrscheinlich wird er vor Heimweh fast umkommen. Genau wie wir fast umgekommen sind. Aber dann, später, falls er wirklich in die Stadt muss, dann wird er sich selbst dazu entschlossen haben, in die Stadt zu gehen und wird nicht nur des Rechts wegen von hier fortgebracht worden sein. Das, lieber Herr Doktor, das ist der große Unterschied. Schön wäre es, wenn ich das auch so glauben könnte. Sie würden das nur glauben, um Ihr Gewissen zu beruhigen. Aber so leicht wird das nicht gehen. Wir müssen alle mit unserem schlechten Gewissen leben. Warum wollen Sie eine Ausnahme sein? Ich fahre übrigens heute Nachmittag zurück in die Stadt. Sie fahren doch mit. Mit mir. Und allein. Ohne Nandi. Ich werde wohl mitfahren müssen. Aber ob mit oder ohne Nandi, das ist mir noch nicht klar. Und falls ich heute ohne den Nandi wegfahre, so heißt das nicht, dass die Causa ad acta gelegt ist. Ich habe lange hin und her überlegt. Aber es bleibt mir nichts anderes übrig. Ich werde den Nandi mit mir nehmen müssen. Wenn nicht jetzt, dann aber sehr bald. So leid es mir auch tut. So leid es mir auch tut. Mein Gott, warum machen Sie es sich und uns nur so schwer? Wenn Sie wirklich auf dieses, Ihr sogenanntes Recht bestehen, so werden uns nicht sehr viele Möglichkeiten bleiben, diesen Fall aus der Welt zu schaffen. Warum starren Sie mich so an? Lassen Sie uns den Nandi hier. Was ist denn los mit Ihnen? Warum starren Sie mich so an? Verlassen Sie das Haus und nehmen Sie uns den Buben nicht weg. Ich bin Rechtsanwalt. Ich kann nicht anders. Sie müssen sich für uns entscheiden. Es würde mir leid tun. Vergessen Sie Ihre Pflichten. Nicht Ihr Recht schützt unseren Nandi. Hier bei uns ist er gut aufgehoben. Ich weiß nicht. Ich muss zur Schlucht. Nandi ist bei der Schlucht. Und die Schlucht, die ist tief. Hören Sie? Lassen Sie uns den Nandi. Er spricht mit dem Wasser. Mit dem Wassermann. Hören Sie? Hören Sie bitte auf mich. Es wäre die beste Lösung für uns alle. Hören Sie? Lassen Sie uns den Nandi. Es geht hier um Rechtsprechung. Das ist nicht so leicht aus der Welt zu schaffen. Haben Sie eine Ahnung, Herr Doktor, was man nicht alles aus der Welt schaffen kann? Geben Sie uns die Chance zu überleben. Vorsicht. Oh, geben Sie Acht. Hier ist es sehr rutschig. Hier kann man leicht ausrutschen. Der Abgrund ist tief und der Steg ist sehr schmal. Aber ich bitte Sie, es ist nicht das erste Mal, dass ich über diese Bretter gehe. Außerdem gibt es ja das Geländer zum Anhalten. Aber das Geländer ist morsch. Es schaut stabiler aus, als es ist, Herr Dr. Geil. Und wie Sie sehen, es geht ziemlich steil hinunter. Man sollte das alles nicht unterschätzen. Und ich glaube, Sie haben uns unterschätzt. Uns und Ihre Situation. Der Wassermann, ein Hörspielfragment von Marlene Haushofer, in einer Bearbeitung von Helmut Peschina. Die Rollen und ihre Darsteller: Susi, Almut Zilcher, Clara, Rosalinde Renn, Sophie, Rosemarie Fendel, Dr. Geyen, Gerd Anthoff, Nandi, Konstantin Bühlau, Arthur, Otto Bolesch, Dr. Benedikt, Alexander Grill. Technische Realisation: Henning Schmitz und Elke Tratnik. Regieassistenz: Alexander Haas. Regie Claudia Johanna Leist. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln und des Österreichischen Rundfunks Wien 1999. Dramaturgie und Redaktion Angela Di Ciriaco-Sustorf.